Der Titel des Vortrags, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, Liebe im Kapitalismus oder beziehungsweise Ware und Liebe, handelt von zwei Beziehungsweisen. Einmal der Beziehungsweise der Liebe und einmal der Beziehungsweise der Ware und von ihrer Beziehung zueinander, der Beziehung dieser Beziehungsweisen zueinander. Die Frage nach der Beziehung dieser Beziehungsweisen, der Beziehungsweise Liebe und der Beziehungsweise Ware zueinander, ist zugleich eben die Frage nach der Bedeutung der Liebe, der romantischen Liebe im Kapitalismus unter die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise. Zumindest, wenn wir die Warenbeziehung als zentrale Beziehung der kapitalistischen Vergesellschaftungsform verstehen. Warenbeziehung ist also nicht als ein ganz einfaches, theoretisches, volkswirtschaftliches Modell gedacht, in dem Leute sich treffen auf einem kleinen Dorfmarktplatz und Fische gegen Barbiepuppen tauschen, sondern wenn von der Warenbeziehung die Rede ist, dann sind dort kompliziertere ökonomische Beziehungsweisen wie beispielsweise Kapital oder Rente oder Kredit, Finanzmärkte und der ganze Kram schon mitgedacht. Auf den ersten Blick scheint es so, als wären diese beiden Beziehungsweisen sehr weit voneinander entfernt oder als beschrieben sie etwas sehr Verschiedenes. Die Liebesbeziehung ist in ihrer hegemonialen, in ihrer allgemein dominanten Verständnisweise eine Beziehung, die zwischen relativ wenigen Menschen gleichzeitig eingegangen wird, eine Nahbeziehung, und sie ist vor allem eine emotionale Beziehung, eine romantische Beziehung. Während im Gegensatz dazu die Warenbeziehung, die ökonomische Beziehung, eine rationale ist, eine kühle, eine auf Effizienz ausgerichtete, eine, an der Menschen beteiligt sind, die sich noch nicht mal kennen, sich gar nicht kennen brauchen und ihre Verhältnisse über Sachen vermittelt, über das Geld vermittelt, organisieren. Aber auf den zweiten Blick, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Beziehungsweisen. Beide nämlich verbindet, dass in ihnen eine ganz ungewöhnliche Mischung von Allgemeinheit auf der einen Seite und Besonderheit auf der anderen Seite anzutreffen ist. Konkreter formuliert, zwischen Singularität, Einzelheit auf der einen Seite und Universalität, Allgemeinheit, Globalität auf der anderen Seite. Das lässt sich vielleicht zuerst an der Warenbeziehung ganz deutlich machen. Waren sind in dieser Industriegesellschaft, in der wir leben müssen, in großen Mengen produziert in aller Regel. In der Fabrik, am Fließband, sehen alle von einem Stück einander recht ähnlich. Aber gleichzeitig haben sie den Anspruch und erfüllen den auch in aller Regel, ganz konkrete, spezifische Bedürfnisse zu befriedigen. Das Bedürfnis nach Wohnung, das Bedürfnis nach einem guten Schluck Bier oder Cola und das Bedürfnis nach einer Massage und so weiter und so fort. Ein spezifisches, konkretes Bedürfnis, jeweils individuell und spezifisch. Das heißt, die Ware hat einen Gebrauchswert. Aber gleichzeitig trägt die Ware auch einen Preis, ein Preisschild beispielsweise. Und dieses Preisschild weist darauf hin, dass die Ware, abgesehen davon, dass sie ein konkretes Bedürfnis befriedigt, dass sie also einen Gebrauchswert hat, auch Trägerin eines Tauschwertes ist. Dass sie durch den Preis, den sie trägt, durch den Wert, den sie hat, mit allen anderen Waren, die existieren, ausgetauscht werden kann, dass sie mit ihnen gleichgesetzt werden kann, dass sie mit ihnen verglichen werden kann und dass sie mit ihnen in ein monetäres, in ein finanzielles, in ein quantitatives Verhältnis gesetzt werden kann. Mit sämtlichen Waren, die existieren. Darin ist die Ware also universell, allgemein. Sie repräsentiert einen Tauschwert und in diesem Tauschwert repräsentiert sich ein allgemeines gesellschaftliches Verhältnis. Durch diesen Tauschwert hindurch kann sich die kapitalistische Gesellschaft organisieren und können ganz unterschiedliche Arbeiten, die Menschen aufwenden, aufeinander bezogen werden. In jeder einzelnen Ware ist damit diese Allgemeinheit der kapitalistischen Gesellschaft anwesend, weswegen Marx anschaulich sagen konnte, dass im Kapitalismus die Bürgerinnen das gesellschaftliche Verhältnis in ihrem Portemonnaie spazieren tragen. Im Portemonnaie ist die kapitalistische Gesellschaft, die Nutsche, im Kern schon enthalten. Und Ganz ähnlich ist auch die Liebe ein Verhältnis, das der bürgerlichen Ideologie nach allgemein ist, das auf alle Menschen zutreffen soll, von dem wie in einer anthropologischen Konstanze alle Menschen, zumindest alle Menschen der westlichen Gesellschaft, aber die Ideologie sagt, alle Menschen in allen Zeiten betroffen sind, von der sie sich angesprochen fühlen, ein Verhältnis, dem sie nachgehen wollen. Everybody needs somebody to love. Und gleichzeitig beansprucht diese Liebe aber, eben nicht allgemein und austauschbar zu sein, sondern jedes Mal einmalig und besonders. Geliebt werden soll nicht irgendjemand oder alle zugleich, sondern nur diese ganz eine spezifische Person, mit der man es jetzt gerade zu tun hat. Man darf also nicht sagen, ich liebe dich, weil zufällig niemand anderes da ist und ich gerade ein Bedürfnis zu befriedigen habe und du bist halt auch ein Mensch, sondern gesagt werden muss, ich liebe dich aufgrund deiner ganz besonderen Eigenschaften, die nicht weiter bestimmt werden dürfen, denn was eigentlich gemeint ist, ist die jeweilige Singularität, die Person als solche. Auch hier wieder also Singularität, Besonderheit und Allgemeinheit. Wir haben es also zu tun in beiden Beziehungsweisen mit einer allgemeinen Privatheit, mit einer allgemeinen Besonderheit, einer universellen Singularität, und diese verweist auf eine privatisierte Allgemeinheit. Das heißt, die Gesellschaft organisiert sich gerade dadurch, dass sie privatisiert ist. Gerade in der Spezifik, in der Einzelheit der Begegnung, in jedem einzelnen Handelsgespräch, unabhängig davon, ob dort Waren ausgetauscht werden oder Körperflüssigkeiten oder Zärtlichkeiten, in jedem dieser Handelsgespräche verbirgt sich eine gesellschaftliche Aushandlung, die in ihr also auch zugleich verborgen ist. Und diese gesellschaftliche Aushandlung, die in beiden Beziehungsweisen verborgen ist, ein bisschen sichtbarer zu machen, ist unter anderem Anliegen meines Vortrags. Was ich nicht versuchen will, ist die historische Genese dieser beiden Beziehungsweisen zu beschreiben, also zu schauen, wie beide sich geschichtlich entwickelt haben. Das kann man auch ganz kurz machen. Die Pointe ist, die sind beide gleichzeitig entstanden, also die bürgerliche Gesellschaft und die bürgerliche romantische Liebe sind ungefähr gleich alt. Und das ist kein Zufall. Wie ich versuchen will zu zeigen, aber nicht im historischen Rückblick, sondern indem ich schaue, wie die beiden Beziehungsweisen eigentlich miteinander verknüpft sind, wie sie systematisch aufeinander bezogen sind, wie sie auseinander hervorgehen, wie sie aufeinander angewiesen sind oder konkreter, wie die kapitalistische Warenbeziehung, die ökonomischen Beziehungen, die wir zueinander unterhalten, immer wieder die Liebesbeziehungen fast notwendig machen oder sie zumindest naheliegen. Wie die Mängel, die die ökonomische Beziehung in unserem sozialen Leben reißt, von der Liebesbeziehung aufgefangen werden sollen, wie die Liebesbeziehung sich komplementär zur Warenbeziehung verhält, wie die Liebesbeziehung diese Probleme, die in der Warenbeziehung gestellt sind, versuchen soll, zu beantworten. Dafür verwende ich zwei theoretische Tools, zwei theoretische Werkzeuge, die ich kurz erläutern will. Und dann ist der theoretische Background auch abgeschlossen. Einmal der Begriff der Beziehungsweise und dann der Begriff der affektiven Struktur, der von Relevanz sein wird, weil das im Fokus meiner Untersuchung dieser Beziehungsweisen stehen wird. Mit Beziehungsweise ist ganz kurz gesagt ein theoretisches Tool gemeint, mit dem ich hoffe, eine Begrenzung in der linken Theoriebildung, in der Sozialtheorie zu überwinden, die darin besteht, dass wir einerseits eine Tradition haben, die auf große gesellschaftliche Zusammenhänge schaut, die die Struktur versucht zu fokussieren und die deswegen mit Begriffen der Totalität arbeitet. Der Staat, das Kapital, die Gesellschaft, die Geschichte als Subjekt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite eine Kritik, die sich aus der Kritik auch an dieser Tradition hervorgegangen ist, die sich aus ihr entwickelt hat, die auf das Gegenteil fokussiert, auf das Individuum, die Differenz, die Singularität, die Besonderheit, weniger auf Revolution als auf Subversion. Und der Begriff der Beziehungsweise beansprucht nun, zwischen diesen beiden Feldern angesiedelt zu sein. Weder das große Ganze sich anzuschauen, das Kapital, noch die jeweiligen Einzelnen in ihren lokalen Praktiken, sondern etwas, was dazwischen angesiedelt ist. zwischen den Teilen, zwischen den Individuen existiert die Beziehung. Und ich versuche, Gesellschaft als ein Ensemble, als eine Ansammlung von solchen Beziehungen zu verstehen. Und das ermöglicht es gleichzeitig, so unterschiedliche Beziehungen wie die Warenbeziehung, die ökonomische Beziehung und die Liebesbeziehung aufeinander zu beziehen, weil ich sie beide in der gleichen Terminologie, in der gleichen Sprache spreche, weil ich also behaupte, dass zwischen der Ware und der Liebe kein fundamentaler Unterschied besteht, sondern nur ein gradueller. Es handelt sich eigentlich um das Gleiche. Menschen gehen irgendwie zueinander Beziehungen ein, nur sind diese Beziehungen voneinander verschieden. Man kann sie danach unterscheiden, wie lang sie dauern, wie fest sie sind, wie stark institutionalisiert sie sind, ob sie leicht aufgelöst werden können, wie viele Leute daran beteiligt sind und eben, welche materiellen Ressourcen sie in Anspruch nehmen, welche Macht sie haben, auf was sie zugreifen können und danach, welche affektive Struktur sie haben, welche emotionale Gewichtung in ihnen vorliegt. Das wäre der zweite Begriff, den ich kurz erläutern will, jener der affektiven Struktur. Mit affektiver Struktur ist nicht gemeint, ein psychologisches Geschehen innerhalb eines Individuums, das jetzt immer wieder die gleichen Gefühle hat und deswegen eine emotionale Strukturiertheit aufweist, sondern damit ist der Versuch unternommen, gerade Emotionalität, Affektivität, von der es normalerweise heißt, dass sie in uns geschieht, in unserem Bauch, in unserer Seele, unsere Gefühle, auf ein gesellschaftliches, soziales Verhältnis zu beziehen. Eine affektive Struktur meint eine emotionale Situation, eine Atmosphäre, in der wir uns befinden. Als Beispiel, wenn wir uns einen sehr engen Gefängnisraum vorstellen, einen Kerker, angenommen dieser Raum wäre durch ein Gitter abgeriegelt und er wäre noch ein bisschen voller, dann wäre es ein überfüllter Gefängnisraum und die emotionale Atmosphäre, die affektive Struktur dieses Raumes wäre prinzipiell panisch. Wir wären gestresst. Auch wenn die Leute, die sich hier drin befinden, das aufgrund ihrer jeweiligen Beziehungserfahrung unterschiedlich erleben sollten. Einige ziehen vielleicht einen Adrenalinkick daraus, andere drehen direkt durch, einige verhalten sich einigermaßen ruhig. Aber allgemein teilt sich allen ungefähr eine Atmosphäre mit, die sich beschreiben lässt. Eben die Atmosphäre des Stresses, der Atmosphäre eingeengt zu sein. Und der Kapitalismus ist auch ein solches Gefängnis, ist auch ein solcher sozialer Raum, der mit einer spezifischen, emotionalen, gefühlvollen Atmosphäre aufgeladen ist. Und die Frage, mit der ich diesen Vortrag deswegen einleiten will, ist die Frage danach, mit welcher affektiven Aufladung eigentlich der soziale Raum des Kapitalismus aufgeladen ist. Oder kürzer formuliert, wie fühlt sich das eigentlich an, im Kapitalismus zu leben? Was ist das für ein Gefühl, unter diesen Bedingungen existieren zu müssen? Wie könnten wir Menschen, die noch nie im Kapitalismus gelebt haben, Außerirdischen beispielsweise, vermitteln, was wir eigentlich hier immer durchmachen müssen? Oder anders gesagt, wie könnten wir uns den Blick von Außerirdischen leihen, um durch ihre Brille einen verfremdeten Blick auf unser Leben werfen zu können, um verstehen zu können, wie sich das eigentlich anfühlt, diese Verhältnisse, unter denen wir gezwungen sind zu existieren, die für uns deswegen schwer zu beschreiben sind, weil wir ja noch nie hinausgetreten sind und deswegen gar keinen Vergleich haben. Was ist das für ein Gefühl, im Kapitalismus zu leben? Kapitalismus ist ein relativ abstrakter Begriff, man kann darunter sehr viel fassen. Es ist ja auch ein gesellschaftliches Verhältnis, was schon ziemlich lange existiert, über 500 Jahre. Es gibt es auf der ganzen Welt und je nachdem, wo man sich befindet, welche soziale Position man hat, in welcher Klasse man sich befindet, fühlt sich das natürlich jedes Mal ziemlich anders an. Deswegen sind die Beschreibungen, die ich gebe, ziemlich abstrakt, ziemlich allgemein und beanspruchen aber gleichzeitig doch noch ungefähr Gültigkeit zu haben für dieses soziale Verhältnis in seiner Allgemeinheit. Und dennoch ist deutlich, dass sie aus einer spezifischen Position heraus formuliert sind. Bedeutungsvoll hier, ich spreche aus einer metropolitanen Position, ich spreche aus der Position einer in der Großstadt lebenden Person und aus der Position einer im Neoliberalismus, im Postfordismus lebenden Person unter prekären Verhältnissen. Das, was ich also jetzt für relevant erachte am Kapitalismus in Bezug auf seine Beziehung zur Liebesbeziehung, ist geprägt

in seiner bildlichen Sprache zu demonstrieren vermag, was er in seiner bildlichen Sprache aufzudecken und zu zeigen vermag, ist eine verborgene Ebene in der kapitalistischen Ökonomie. Und diese verborgene Ebene besteht darin, dass eben alle Menschen im Kapitalismus mit allen verbunden sind und dass alle, wenn sie arbeiten, nur für andere arbeiten. Dass sie arbeiten, um die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, was andersrum heißt, dass auch alle, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, auf die Arbeit anderer angewiesen sind. Um nur einen einzigen Warenkorb zu füllen, beispielsweise eine Nackenmassage, eine Dose Anchovies auf Oliven, ein Bügeleisen und ein Dreirad, sind wir auf Tausende, Hunderttausende und vermutlich sogar Millionen von Menschen angewiesen sind, die mittlerweile qua Globalisierung über den ganzen Globus verteilt sind, zu denen wir keinerlei persönliche Beziehung unterhalten müssen, die wir nicht kennen müssen und die wir auch nicht kennen, vielleicht sogar nicht kennen können, die aber trotzdem aufgrund ihrer von ihnen geleisteten Arbeit uns ernähren, uns umsorgen und unsere Bedürfnisse befriedigen. Durch ihre gewissermaßen aufopferungsvolle, selbstlose, durch ihre liebevolle, liebende Arbeit ermöglichen sie uns, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Das ist, was ich die Schönheit des Kapitalismus nenne. One world, one love. Alle sind miteinander verbunden. Und diese Beziehung, dieses Miteinander-Verbunden-Sein ist etwas, was erst mit dem Kapitalismus in die Welt kommt. Der Kapitalismus erschafft eine allseitige Abhängigkeit aller voneinander. Allerdings, jetzt kommt das Aber, das dürfte nicht wirklich überraschen, dass es mit der Schönheit des Kapitalismus nicht ganz so weit her sein darf, ist diese Abhängigkeit aller voneinander in einer ganz spezifischen Form organisiert. Der Kapitalismus organisiert diese Abhängigkeit voneinander, nämlich nicht in Form eines Miteinanders, in Form einer Kooperation, sondern in Form einer individuellen Autonomie voneinander. Die ökonomischen Beziehungen, die der Kapitalismus durch die Ware und durch das Geld stiftet, sind nämlich nicht persönlich, sind nicht zärtlich, sind nicht solidarisch, sind nicht kooperativ, sind nicht emotional, sondern sie sind rational, kühl und distanziert. Im Kapitalismus, in der kapitalistischen Warenbeziehung, sind uns selbst diejenigen, die uns unsere Unterhose auf den Leib schneidern, die uns also sehr, sehr nahe kommen, uns an den intimsten Stellen oder ziemlich intimen Stellen berühren, unbekannt und fremd. Und wir befinden uns, obwohl wir uns in Abhängigkeit zu ihnen befinden, zu ihnen in einem Verhältnis von sachlicher Distanziertheit, die über das Geld vermittelt ist. Wir sind ihnen nicht in unserer Bedürftigkeit verbunden, sondern wir sind ihnen fremd und indifferent und existieren für sie vor allem als Mittel, so wie sie für uns als Mittel existieren. Denn obwohl wir einerseits immer nur arbeiten, um Bedürfnisse anderer zu befriedigen, arbeiten wir andererseits doch immer nur deswegen, um, sofern wir entlohnt arbeiten und nicht beispielsweise in der Care-Ökonomie, um für die Arbeit, die wir verrichten, Geld zu bekommen. Denn nur dieses Geld, dieser sachliche Mittler in der Warenbeziehung, ermöglicht es uns, unsere Bedürfnisse wiederum zu befriedigen, indem wir das Geld eintauschen in die Waren, die wir brauchen, nach denen wir Bedürfnisse haben. Das heißt, obwohl wir alle voneinander abhängig sind, erscheinen wir nicht als abhängig voneinander, wir erscheinen nicht als abhängig von anderen Menschen, sondern wir erscheinen als abhängig einzig und allein vom Geld. Weil wir als Menschen innerhalb der kapitalistischen Ökonomie in keiner gemeinsamen Diskussion, in keiner gemeinsamen Kommunikation darüber stehen, wer, was, wann, wie, in welcher Menge und Zeit, Intensität und Weise produziert, zirkuliert, distribuiert, konsumiert, also weil wir die Fragen unseres ökonomischen materiellen Zusammenlebens, unserer gesellschaftlichen Reproduktion nicht gemeinsam organisieren, nicht darüber ein Gespräch führen, werden diese Fragen nicht von uns entschieden, sondern sie werden von versachlichten Gesetzen der Ökonomie entschieden. Sie werden nicht in der Sprache der Menschen entschieden, sondern in der Sprache des versachlichten Ware, des Wertes, des Geldes. Und dieses Geld ist obendrein in der kapitalistischen Ökonomie, darauf werde ich gleich noch etwas intensiver eingehen, a priori von vornherein, vor aller Erfahrung, knapp. Von diesem Geld ist irgendwie mysteriöserweise nie wirklich genug da. Und deswegen befinden wir uns gegenüber den anderen Menschen nicht nur in einem Verhältnis der Indifferenz, sind uns nicht nur egal, sondern wir befinden uns zu ihnen auch in einem Verhältnis der Konkurrenz. Wir müssen gegen sie arbeiten, weil jede auf dem Markt auftretende Marktteilnehmerin tendenziell eine Bedrohung in dieser Konkurrenz um diese knappe Ware des Geldes dasteht. Das heißt, die allseitige Abhängigkeit aller miteinander, die der Kapitalismus konstruiert, realisiert er somit nicht nur in der Form individueller Unabhängigkeit voneinander, sondern genau in der Form allseitiger Konkurrenz gegeneinander. Und das ist eben die Hässlichkeit des Kapitalismus. Der Kapitalismus verbindet die Menschen, aber er verbindet sie einzig, indem er sie voneinander trennt. Er realisiert das Alle mit Allen lediglich in der Form von Jede gegen Jede. Und damit ist der affektive Pol von Abhängigkeit und Autonomie in der Warenbeziehung so weit beschrieben, dass wir verstehen können, welche affektive Struktur mit ihm in der Warenbeziehung einhergeht. Nämlich zuerst einmal das Gefühl von Getrenntheit bzw. Einsamkeit, der voneinander geschiedenen, voneinander getrennten Warenmonaden, Marktteilnehmerinnen, die einander nicht kennen. Eine Getrenntheit und Einsamkeit, die auch als Unabhängigkeit oder Freiheit erfahren werden kann, aber eben nicht muss und auch als Entfremdung erlebt werden kann. Zweitens, ein Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Zusammenhang der unüberschaubar ausgedehnten sozialen Abhängigkeit, die als Macht des Geldes, als Sachzwang oder dessen rechtlich-polizeiliche Durchsetzung durch den Staat zurückkehrt. Eben weil diese vielfältigen Beziehungen, die zwischen den Menschen gewebt sind in unseren ökonomischen Verhältnissen, in unserer Abhängigkeit zueinander, nichts ist, was uns transparent zur Verfügung stünde, nichts ist, worüber wir tatsächlich gemeinsam entscheiden, kehrt diese Abhängigkeit voneinander als eine fremde Macht zurück, als eine Macht ökonomischer Sachzwänge, denen wir uns nicht entziehen können, als eine anonyme Macht, die nicht wirklich zu verstehen ist und der wir uns hilflos ausgeliefert fühlen, weil wir sie schon allein nicht komplett verstehen können. Und die dritte Ebene dieser affektiven Struktur, dieses Pols der Warenbeziehung, ist gekennzeichnet durch Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber den anderen, die als Begrenzung der eigenen Freiheit erfahren werden und die als Konkurrenten um gesellschaftliche Positionen und Ressourcen fungieren. Auch wenn wir qua unserer Erziehung oder unseres Charakters oder qua was auch immer gewohnt sind, uns ganz freundlich gegenüber Leuten zu verhalten, die wir nicht kennen, kommen wir nicht umhin, auch objektiv festzustellen, dass diese anderen zu uns in einem Verhältnis der Konkurrenz stehen, dass wir auf die eine oder andere Weise den Leuten, mit denen wir vielleicht freundlich verbunden waren, als wir noch mit ihnen studierten, plötzlich auf dem Markt wieder begegnen als Konkurrentinnen um die gleiche Stelle, auf die wir uns beide bewerben und von der wir wissen, dass nur eine von uns sie bekommen kann. Und in dieser Feindseligkeit, in diesem Misstrauen, in dieser Konkurrenz kündet sich viertens schon ein weiterer Affekt an, ein Meta-Affekt, nämlich der Angst. Denn die Ressourcen im Kapitalismus, um die wir hier konkurrieren, sind a priori knapp. Es sind also nicht immer für alle genug Stellen da, sondern es sind immer ein bisschen zu wenig Stellen und darum die Dringlichkeit dieser Konkurrenz. Und damit bin ich auch schon beim zweiten Pol der affektiven Struktur der Warenbeziehung, nämlich des Pols von Fülle und Mangel. Wenn wir ein Ökonomie-Einführungsbuch, ein Lehrbuch, beispielsweise der Volkswirtschaftslehre, aufschlagen und es handelt sich, falls wir Glück haben, um ein Buch, was noch ein bisschen versucht, die theoretischen Grundlagen der Wissenschaft, der Ökonomie einzuführen und nicht direkt mit mathematischen Formeln anzufangen, die auswendig gelernt werden müssen. Wenn wir also dieses Glück haben, dann wird uns mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den ersten Seiten dieser Begriff der Knappheit begegnen. In der bürgerlichen Ideologie ist der Begriff der Knappheit nämlich ein ganz zentraler, einer der Grundlage jeder Ökonomie darstellt. Das Argument ist eigentlich ganz einfach. Knappheit ist der Motor jeder Ökonomie und gäbe es keine Knappheit, so gäbe es auch keine Ökonomie, denn wenn genug für alle da wäre, unter paradiesischen Verhältnissen, dann müsste sich niemand anstrengen, alle Menschen würden ganz faul und dumm und könnten sich einfach nur noch die getrockneten Bananen in den geöffneten Rachen fallen lassen, aber niemand würde mehr wirklich sich anstrengen und beispielsweise protestantisch werden oder in die Fabrik gehen. Dieses Argument ist gar nicht so unlogisch, ne? Aber das Problem der bürgerlichen Ideologie, der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre ist, dass sie es transhistorisiert, dass sie es nicht auf eine spezifische geschichtliche Epoche anwendet, sondern universalisiert, anthropologisiert, das heißt für die gesamte Menschheit, für die gesamte Geschichte extrapoliert, behauptet, es habe immer Gültigkeit gehabt, habe immer Gültigkeit und werde also auch in Zukunft fortfahren, immer und überall Gültigkeit zu haben. Mein Gegenargument ist, dass dieser Begriff der Knappheit, dass die Zentralität der Knappheit erst mit der kapitalistischen Ökonomie ins Leben gerufen wird. Dass die kapitalistische Ökonomie eine ist, die sich in ganz besonderem Maße durch diese Kategorie der Knappheit auszeichnet, weil im Kapitalismus diese Knappheit nicht nur besteht, sondern auch immer neu reproduziert wird, und zwar auf erweiterter Stufenleiter, weil im Kapitalismus diese Knappheit prinzipiell ist und prinzipiell nie aufgehoben werden kann. Das liegt an der Dialektik, also an dem spezifischen Wechselverhältnis von Tauschwert und Gebrauchswert, also dieser beiden Seiten, die ich anfangs schon an der Ware versucht hatte zu beschreiben. Die Ware hat einerseits diesen Gebrauchswert, sie kann also ganz bestimmte spezifische Bedürfnisse befriedigen, sie hat einen ganz konkreten Nutzen, eine ganz konkrete auch stoffliche Form, und andererseits hat sie diesen Tauschwert, den Preis, sie kann in Geld ausgedrückt werden. Also beispielsweise ein Haus ist einerseits bewohnbar, es hat verschiedene Räume, es können verschiedene Menschen da drin leben, und andererseits hat es einen Preis von, sagen wir mal, 500.000, 600.000 Euro. Und auf der einen Seite handelt es sich bei beiden Beschreibungen um den Ausdruck des Gleichen, lediglich ein verschiedener Ausdruck für die gleiche Sache. Und andererseits ist es aber auch recht leicht zu erkennen, dass es sich dabei um ziemlich unterschiedliche Beschreibungen des gleichen Dinges handelt. Einmal kann man da drin wohnen und einmal sind es 600.000 Euro. Und diese beiden Seiten der Ware führen eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu zwei verschiedenen Formen von Reichtum. Zwei verschiedene Formen von Reichtum, die miteinander in Konflikt geraten. Einmal der konkrete, stoffliche, sachliche Reichtum der Bedürfnisbefriedigung und auf der anderen Seite der abstrakte Reichtum des Geldes. Diese beiden Formen des Reichtums sind im Kapitalismus in eine Beziehung zueinander gesetzt, dass die Entwicklung des einen, nämlich des konkreten stofflichen Reichtums, in der Sprache des anderen, nämlich des geldlichen, abstrakten Wertreichtums, nicht auf Dauer repräsentiert werden kann, sondern nur temporär. Obwohl der Kapitalismus durch die Produktivkraftentwicklung zu einem ständigen Anwachsen des konkreten Reichtums beiträgt, Fabriken stellen immer mehr Fahrräder beispielsweise her und das auch noch in immer kürzerer Zeit, aber gleichzeitig kann dieses Anwachsen des Reichtums nicht dauerhaft auf der Ebene des Geldes dargestellt werden. Das Geld wird nicht mehr. Und das führt zu einem Problem, und ich werde versuchen, es zunächst an einem Beispiel zu illustrieren, damit es ein bisschen anschaulicher wird, dieser doch recht abstrakte Gedankengang. Dafür können wir uns modellhaft einen kleinen Markt vorstellen, auf dem verschiedene Fabriken miteinander darum konkurrieren, ein ganz spezifisches Bedürfnis zu befriedigen, in dem Fall das Bedürfnis nach Bügeleisen. Wir hätten aus unserem Markt 10 Fabriken, kleine Fabriken, die Bügeleisen herstellen. Und jede dieser Fabriken stellt an jedem Tag 10 Bügeleisen her. Und um ein Bügeleisen herzustellen, braucht man 10 Stunden. Und eine Stunde entspricht dem Wert von 1 Euro. Ganz einfaches Beispiel. Alles mit 10. Also, wenn man eine Stunde arbeitet, dann kriegt man da in unserem Beispiel nicht dafür den Lohn von 1 Euro, sondern wenn man eine Stunde arbeitet, stellt man damit den Wert her, der 1 Euro entspricht. Wenn ich eine Stunde arbeite und irgendwas herstelle, kann ich das für 1 Euro verkaufen. Wenn ich jetzt aber 10 Stunden arbeite, kann ich das für 10 Euro verkaufen. Deswegen kostet das Bügeleisen 10 Euro. Die Fabrik verkauft also 10 Bügeleisen am Tag und macht deswegen 10 mal 10 einen Umsatz von 100 Euro. Alle anderen Fabriken auch. Und so produzieren die eine ganze Zeit lang vor sich hin in diesen quasi Asterix- und Obelix-ähnlichen idealistischen Bedingungen, bis auf einmal Obelix von dem Hinkelstein-Lieferanten dazu angestachelt wird, doch die Produktivität zu erhöhen und statt Bügeleisen Hinkelsteine herzustellen, das Beispiel geht komplett daneben, statt Hinkelstein Bügeleisen herzustellen und eine neue Maschine einzuführen, mit deren Hilfe es möglich ist, diese Bügeleisen doppelt so schnell herzustellen. Wir brauchen jetzt also, dank Obelix Erfindergeist, nicht mehr 10 Stunden, um ein Bügeleisen herzustellen, sondern nur noch 5. Das heißt, jedes Bügeleisen kostet auch nur noch 5 Euro, aber gleichzeitig kann ich pro Tag 20 Bügeleisen herstellen, also in 10 Stunden Arbeit. Ja? Das heißt, in 10 Stunden Arbeitszeit kann der Wert von 200 Euro produziert werden. Jetzt würde sich diese Fabrik aber recht doof anstellen, wenn sie direkt ihre Bügeleisen den Preis absenkt von 10 auf 5. Und sie würde sich auch doof anstellen, wenn sie den Preis künstlich oben hält auf 10, sondern sie wird vermutlich so machen, dass sie den Preis irgendwo an der Mitte ansiedelt. Damit sie genügend Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Fabriken hat, aber auch noch einen genügend großen Extra-Profit rausschlagen kann. Die Fabrik würde sich also entscheiden, jedes Bügeleisen für, sagen wir mal, 7 Euro zu verkaufen. Dann würde sie einen Umsatz machen können von 140 Euro. Oder sagen wir mal, sie verkauft es für 8 Euro, also 160 Euro. Einen erstaunlichen Extra-Profit. Vorher haben alle 100 Euro gemacht, jetzt macht unsere Fabrik plötzlich 160 Euro, weil sie die Bügeleisen zu 8 Euro verkauft, aber 20 davon herstellt, statt zuvor 10. Wir sehen also, das Anwachsen des stofflichen Reichtums, die erhöhte Menge von Bügeleisen, drückt sich auch aus in einer erhöhten Geldmenge. 160 Euro statt 100 Euro, 60 Euro mehr. Das Entscheidende ist aber, dass das nur so lange gilt, wie die anderen Fabriken nicht auch diese neue Maschine einführen. Aber alle anderen Fabriken werden, um nicht untergehen zu müssen, um nicht pleite zu gehen, sich darum bemühen, auch diese Maschine einzuführen, auch diese neue Technologie anzuwenden, um dann also genauso schnell produzieren zu können. Eine Fabrik nach der anderen führt also diese neue Maschine ein. Und um jetzt den Wettbewerbsvorteil auch auszuschöpfen, beziehungsweise den Nachteil, den sie bisher erlitten hat, auszugleichen, verkauft sie ihre Bügeleisen jetzt erst für 7 Euro, die nächste für 6. Und so gleichen sich alle einander an, bis irgendwann der Preis auf 5 Euro eingependelt ist, also wieder dem entspricht, was tatsächlich an Arbeitszeit aufgewendet wird. Nun stellen alle Bügeleisen, wir gehen davon aus, die Nachfrage ist komischerweise mitgewachsen, weil alle Leute auf einmal 2 Bügeleisen brauchen. Sie haben festgestellt, damit kann man viel schneller bügeln. Nun stellen also alle Fabriken 20 Bügeleisen am Tag her. Jedes davon kostet 5 Euro. 20 mal 5, 100 Euro. Jede Fabrik stellt doppelt so viele Bügeleisen her. Der Wertausdruck davon ist aber der gleiche wie vorher. Jeder werden genau 100 Euro Umsatz gemacht. 10 Fabriken machen zusammen 1000 Euro Umsatz, genauso wie zum Anfangspunkt. Das heißt, man hat den Eindruck, als wäre eigentlich gar nichts passiert. Das ist eben der Dialektik von Gebrauchswert und Tauschwert geschuldet. Und in diesem Beispiel lässt sich schon eine der nicht unzentralen Ideologien der bürgerlichen Gesellschaft wiedererkennen. Genau diese These, eigentlich wird die ganze Zeit mehr gearbeitet, aber dabei verändert sich nichts. Im Kapitalismus kann gewissermaßen nicht gesagt werden, dass genug gearbeitet wurde. Denn das Anwachsen des stofflichen Reichtums wird in der Sprache der Ökonomie, in der Tauschwertsprache, nicht repräsentiert. Es ist mehr hergestellt worden, aber das Geld ist genauso knapp wie vorher. Das heißt, diese ständigen Reden, mit denen wir konfrontiert sind, diese ständigen Leitartikel, die wir in den Zeitungen lesen können, die Gürtel müssen noch enger geschnallt werden, es muss noch mehr gespart werden, es müssen noch mehr Überstunden gemacht werden, um in der Konkurrenz zu bestehen. Diese Reden, diese Aufforderungen, sich noch mehr anzustrengen, werden, solange diese Gesellschaftsordnung existiert, nicht weniger werden. Wer darauf wartet, irgendwann mal die Ansage gemacht zu bekommen, jetzt hast du aber genug gearbeitet, du hast dich gut angestrengt, ist alles super, der kann sich darauf einstellen, noch sehr lange warten zu müssen. Denn diese Ansage wird, solange diese Gesellschaftsordnung existiert, nicht auf gesellschaftlicher Ebene gemacht werden. Egal wie sehr wir uns bemühen, es wird nie genug sein, denn in dieser zentralen Sprache der kapitalistischen Ökonomie, mit der sich eben über Arbeiten und Bedürfnisse verständigt wird, wird dieses Anwachsen des Reichtums, dieses Größerwerden der Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung nicht dargestellt. Obwohl also der Reichtum seit Beginn der kapitalistischen Produktionsweise wächst, und das ist ja offensichtlich, wächst gleichzeitig der Stress mit. Die kapitalistische Ökonomie ist deswegen eine Ökonomie der strukturellen Knappheit. Sie ist per Definition eine Mangelökonomie. Und deswegen ist die affektive Struktur der Warenbeziehung auf dieser Ebene gekennzeichnet durch Effekte des Mangels, des Stresses, der Rastlosigkeit, des Ungenügens. Es handelt sich um eine grundlegende Atmosphäre einer zu stopfenden Leere, um das Gefühl, nie genug zu leisten oder die Angst, zu wenig zu bekommen. Und damit komme ich zum dritten affektiven Pol in der Warenbeziehung, nämlich dem Pol von Wert bzw. Unwert, Bewertung und Entwertung. Denn der unaufhebbare Mangel im Herzen der kapitalistischen Ökonomie ist auch ein struktureller Mangel an Sicherheit. Denn innerhalb von Warenbeziehungen, innerhalb der ökonomischen Beziehung des Kapitalismus, lassen sich soziale Garantien immer nur nachträglich ausstellen. Das liegt an der spezifischen Zeitlichkeit, einer rückwirkenden Zeitlichkeit, einer retroaktiven Temporalität, welche die kapitalistische Ökonomie kennzeichnet. Denn ich hatte ja schon gesagt, dass der Wert einer Ware sich bemisst durch die Arbeitszeit, die geleistet wurde, um diese Ware herzustellen, um sie zu produzieren. Das heißt die Wertgröße. Wenn jemand eine Stunde arbeitet, dann hat das, was er hergestellt hat, einen Euro. Aber in Wirklichkeit ist es etwas komplizierter, denn wertbildend ist nicht die tatsächlich konkret von einer einzelnen aufgewendete Arbeit, sondern wertbildend ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit. Ist die Arbeit, die alle zusammen durchschnittlich brauchen, um etwas herzustellen. Wäre es anders, wäre das die konkrete Arbeit, es wäre nicht unpraktisch, dann wäre diejenige, die am längsten braucht, um etwas herzustellen, die vielleicht am faulsten ist, auch gleichzeitig die reichste. Oder diejenige, die am längsten braucht im Bad, um sich zu schminken, wäre in der sexuellen Ökonomie automatisch die schönste. Das wäre nicht ganz ungerecht, ist aber leider nicht der Fall. Denn innerhalb beider Ökonomien muss sich jede geleistete Arbeit immer an der gesellschaftlichen Norm der Durchschnittlichkeit bemessen. Nur wenn die geleistete Arbeit dieser gesellschaftlichen Norm entspricht, ist sie sinnvolle Arbeit nach den Kriterien dieser Norm, dieser Ökonomie. Und alle darüber geleistete Arbeit ist nach den Kriterien dieser Ökonomie sinnlos verausgabte Arbeit. Und mehr noch, es wird in dieser Sprache der Ökonomie so getan, als hätte die geleistete Arbeit gar nicht existiert, als wäre sie gar nicht geleistet worden. Das ist diese retroaktive Temporalität, diese rückwirkende Zeitlichkeit, die über die Fähigkeit verfügt, in die Vergangenheit zu greifen. Also noch einmal kurz abstrakt, bevor es wieder konkreter wird. Der Wert der Ware entsteht gleichzeitig in der Produktionssphäre und in der Distributionssphäre, entsteht gleichzeitig in der Herstellung und im Verkauf. Aber weil Verkauf und Herstellung zeitlich auseinanderfallen, entsteht auch dieser zeitliche Gap, diese zeitliche Lücke im Wert. Und das heißt, man kann nicht sagen, die Ware hat einen Wert. Und man kann auch nicht sagen, die Ware hatte einen Wert, sondern der Wert der Ware lässt sich am besten beschreiben im Futur 2. Das heißt, die Ware wird einen Wert gehabt haben. Und das erkläre ich jetzt wieder an unserem Beispiel der Bügeleisenproduktion. Alle Bedingungen bleiben wie gehabt. Wir wissen, man braucht 10 Stunden, um ein Bügeleisen herzustellen, bis eines Tages eine neue Maschine eingeführt wird, die es ermöglicht, das Ganze doppelt so schnell zu machen. Und um das Beispiel ein bisschen drastischer zu gestalten, stellen wir uns vor, dass es sehr, sehr lange keine Erfindung gegeben hat. Dass also die letzten 10 Jahre, oder machen wir es noch deutlicher, die letzten 100 Jahre überhaupt keine Maschine erfunden wurde, sondern seit 100 Jahren die Produktionsbedingungen exakt gleich sind und die Leute genau exakt 10 Stunden brauchen, um ein Bügeleisen herzustellen. Wir stellen uns weiterhin vor, dass sie lauter Bügeleisen hergestellt haben, die eigentlich niemand wirklich gebraucht hat. Und sie hatten Lagerhallen und dort drin haben sie ihre alten Bügeleisen gebunkert. Oder sagen wir, sie haben die irgendwo verbuddelt in einer Höhle. Und jetzt zufälligerweise findet jemand diese Höhle, buddelt die Bügeleisen wieder aus und trägt die auf den Markt. Die Bügeleisen sind 99 Jahre alt. Und sie stehen, weil auch sonst niemand irgendwelche Designveränderungen vorgenommen hat in unserem Beispiel, säuberlich geputzt auf dem Regal direkt neben den Bügeleisen, die heute hergestellt wurden. Wir wissen, gestern hat jemand die neue Maschine erfunden. Das heißt, die Bügeleisen, die heute hergestellt wurden, wurden nur in 5 Stunden hergestellt, kosten also 5 Euro. Das Bügeleisen, was vor 99 Jahren hergestellt wurde, wurde in 10 Stunden hergestellt. Aber wenn beide Bügeleisen jetzt sich auf dem Markt treffen, werden beide so behandelt, als wären sie nur in 5 Stunden hergestellt worden. Obwohl unbestreitbar ist, die Historikerinnen haben daran überhaupt keinen Zweifel und wir selber erinnern uns noch, weil ja erst gestern die Maschine erfunden wurde, dass vorgestern wir noch 10 Stunden gebraucht haben, obwohl unbestreitbar wir alle wissen, dass 10 Stunden gearbeitet wurden, werden nur 5 Stunden anerkannt. Es wird so getan, als wäre auch das andere Bügeleisen vor 99 Jahren in nur 5 Stunden hergestellt worden. Das heißt, im Kapitalismus ist jede Maschine zugleich eine Zeitmaschine. Eine Maschine, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu reisen, aber nicht, um diese Vergangenheit kennenzulernen, um sie zu besuchen und dort allerlei Verrücktes anzustellen, sondern um diese Vergangenheit der Gegenwart anzupassen. Innerhalb der kapitalistischen Ökonomie wird nicht so getan, als wäre die Gegenwart nach der Vergangenheit geformt, also das konservative Argument, sondern es wird so getan, als wäre die Vergangenheit nach der Gegenwart geformt. Argument, was die Maschine anbringen würde, wenn wir sie fragen könnten, wäre, alles war immer schon so, wie es gerade heute ist. Und darin sehen wir natürlich eine andere uns bekannte kapitalistische Ideologie, die auf verschiedenen gesellschaftlichen Feldern anzutreffen ist. Eben diese Behauptung, so wie es heute um uns bestellt ist, war es immer schon um uns bestellt. Auch in grauer Vorzeit, als die Leute noch in Höhlen lebten, tauschten sie schon miteinander Fische gegen Äpfel oder was auch immer und statt Geld benutzten sie Holzstückchen oder Otter oder was auch immer ihnen zur Verfügung stand. Und ihr kennt das vielleicht auch, selbst in den Höhlen haben Wissenschaftler jetzt rausgefunden, haben sogenannte Mädchen mit kleinen rosanen Knochen gespielt und sogenannte Jungs mit Bierflaschen auf Fernsehprogramme geworfen. Alles war immer schon so, wie es genau heute. Die affektive Struktur dieses ökonomischen Verhältnisses lässt sich dann verstehen, wenn wir fokussieren darauf, was der eigentliche Skandal der kapitalistischen Warenbeziehung ist. Denn Der eigentliche Skandal besteht nicht darin, wie das ein häufig zu hörendes Missverständnis meint, dass alles kommodifiziert wird, auch die Natur oder auch die Kunstwerke. Das kann man beklagen, dass Kunstwerke irgendwie nicht mehr ganz so auratisch sind, weil sie jetzt ein Preisschild haben. Aber das ist nicht das eigentliche Problem im Kapitalismus. Das eigentliche Problem ist, dass Menschen zu Waren werden. Dass auch menschliche Arbeitszeit auf einem Markt gehandelt wird und dass auf diesem Markt kein prinzipieller Unterschied deswegen gemacht wird zwischen einem Menschen, je nachdem, was seine oder ihre Ausbildung ist, und einem Fahrrad, einem Bügeleisen oder einem Apfel. Auf dem Markt verhalten sich alle zueinander sehr ähnlich wie Waren, die danach bepreist werden, wie viel Arbeitszeit zu ihrer Produktion aufgewendet wurde. Die Gewaltsamkeit dieses Warenverhältnisses lässt sich besonders deutlich, finde ich, sehen an dem sozialen Verhältnis der Prüfung, der Klausur oder des Bewerbungsgespräches. Eine Prüfung ist ja nichts anderes als der institutionalisierte Versuch, sehr unterschiedliche Arbeiten, aufgewendete Arbeitszeiten, in Ausbildung aufgewendete Arbeitszeiten miteinander zu vergleichen. Sie dafür erstmal gleichzusetzen, sie in ein System von 1 bis 6 oder 0 bis 15 zu pressen, sie damit zu homogenisieren und sie dann zu hierarchisieren, anzuordnen auf einer vertikalen Skala und dann schön zu selektieren. Die Besseren ins Töpfchen, die Schlechten raus. Was dieses Notensystem, was ja im Grunde sowieso schon extrem absurd ist und nur Menschen als einleuchtend erscheinen können, die sowieso schon im Kapitalismus leben und sich deswegen nicht darüber wundern, dass man Sexarbeit gegen Brötchen tauschen kann und also deswegen auch sehr unterschiedliche Menschen auf das System von 1 bis 6 runterbrechen kann. Was das eigentlich Problematische daran ist oder was dort geschieht, ist, dass jede geleistete Tätigkeit, jede in Ausbildung investierte Arbeit gemessen wird an der Norm gesellschaftlicher Durchschnittlichkeit. Und das zeigt sich daran, dass der meiner Meinung nach eigentliche Skandal dieses Notensystems, abgesehen davon, dass sie uns diese abstrakte Kategorien aufzwingt, darin besteht, dass es innerhalb dieses Notensystems prinzipiell unmöglich ist, dass alle Anwesenden, alle Schülerinnen, alle Studenten beispielsweise eine 1 bekommen. Würde der Gebrauchswert zugrunde gelegt, dann könnte man ja sagen, ja, wir haben hier eine Frage gestellt, alle haben die beantwortet oder wir wollten irgendwie einen Ring herstellen, alle haben einen Ring hergestellt, alle kriegen eine 1. Professorin oder Lehrerin, die allen Schülerinnen eine 1 geben, werden sehr schnell darauf hingewiesen, dass das nicht im Sinne des Systems ist und dass ihr Notenspiegel von der Normalverteilung abweicht und dass sie gefälligst schlechtere Noten zu geben haben, weil Noten nicht den Gebrauchswert bemessen, nicht bemessen, was an Nützlichem hergestellt wurde, sondern immer nur ein Verhältnis der Studentin, der Schülerin, der Auszubildenden untereinander darstellen soll. Es wird immer eine Konkurrenz zueinander hergestellt. Kooperation wird so prinzipiell verunmöglicht, Orientierung am Nutzen und am Gebrauchswert wird verunmöglicht. Was ermöglicht wird, ist immer nur Homogenisierung, Hierarchisierung und Selektierung. Das Gleiche beim Bewerbungsgespräch. Wenn ich mich beim Bewerbungsgespräch bewerbe, dann führe ich ein Handelsgespräch, in dem darüber verhandelt wird, zu welchem Preis die von mir geleistete, in Ausbildung investierte Arbeit auf dem Markt realisiert werden kann. Und dabei kann es mir genauso ergehen wie dem Bügeleisen. Ich kann feststellen, dass für die Arbeit, die ich aufgewendet habe, die ich in Ausbildung investiert habe, keine Nachfrage existiert. Und das heißt retroaktiv, dass die von mir aufgewendete Arbeitszeit einfach gar nicht stattgefunden hat. Wenn ich in mehreren Bewerbungsgesprächen keinen Absatz für meine Ware, für mich selber finde, dann heißt das, dass in der zentralen Sprache der kapitalistischen Ökonomie so getan wird, als hätte ich diese Arbeitszeit nie aufgewendet. Damit lässt sich die affektive Struktur dieses Pols von Wert, Unwert relativ leicht bestimmen. Es handelt sich um ein Gefühl von Austauschbarkeit, das Gefühl, dass ich keine Person bin, sondern eine Funktion, das Gefühl, dass mein sozialer Wert nicht mir intrinsisch als Person zukommt, nicht dadurch, dass ich so nett bin oder freundlich oder gemocht werde, sondern nur durch eine Leistung, die ich aufzubringen habe und über deren Anerkennung nie im Vorhinein eine Garantie gegeben werden kann. Auch wenn ich heute noch einen Job habe, der gut bezahlt ist, kann mir dieser Job morgen schon genommen werden. Es gibt auf der prinzipiellen Ebene der kapitalistischen Ökonomie keine sozialen Garantien, keine Sicherheiten, die ausgestellt werden können, weil eben durch diese retroaktive Zeitlichkeit der Wert immer erst nachträglich bestimmt werden wird. Das heißt, das eigentliche Gefühl, was sich auf dieser Ebene der affektiven Struktur der Warenbeziehung einstellt, ist das einer kaum zu beruhigenden existenziellen Angst, einer Angst vor Entwertung, einer Angst vor Wertlosigkeit, einer Angst davor, die gesellschaftliche Anerkennung, die gesellschaftliche Wertschätzung zu verlieren. Und damit sind nun alle affektiven Momente benannt, welche die Warenbeziehung kennzeichnen, um ihr Verhältnis zur Liebesbeziehung näher bestimmen zu können. Wir hatten die drei Pole, Abhängigkeit, Autonomie, Fülle, Mangel und Wert, Unwert. Und die affektiven Momente, die damit einhergegangen sind, waren, ich fasse das nochmal zusammen, erstens Getrenntheit und Einsamkeit, nämlich durch die versachlichten Beziehungen von Warenmonaden, von einzelnen voneinander getrennten Warenbesitzerinnen, von Single-Haushalten im Extremfall. Zweitens Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber dem verdinglichten gesellschaftlichen Zusammenhang, dem undurchschaubar gewordenen globalen Verhältnis der Ökonomie. Drittens Misstrauen und Feindseligkeit in der Konkurrenz. Wir sind indifferent zueinander, aber wir konkurrieren auch um die knappen Ressourcen. Damit viertens Mangel und Ungenügen gegenüber einer nie zu erreichenden, weil nie ruhenden Norm des Mehrwerts. Genug kann nie geleistet werden. Immer müssen wir noch mehr leisten. Fünftens Austauschbarkeit und Entwertbarkeit in einer Ökonomie, die homogenisiert, hierarchisiert und selektiert und immer nur nachträglich bepreist. Und damit sechstens und schließlich Angst und Unsicherheit angesichts des stets möglichen Verlusts der sozialen und materiellen Position. Und genau hier gewinnt die Liebe ihre Funktionalität innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich dadurch, dass sie beansprucht, auf alle diese Dispositionen eine Position zu formulieren, dass sie beansprucht, auf all diese Probleme eine Lösung zu formulieren, dass sie beansprucht, auf all die von der kapitalistischen Warenbeziehung gestellten Fragen eine Antwort geben zu können. Auf das affektive Strukturmoment der Getrenntheit Einsamkeit antwortet sie, das ist unmittelbar einleuchtend, mit dem Angebot einer romantischen Zweisamkeit, welche durch ihre Nähe genau diese Gefühl von Entfremdung, von Getrenntheit, von Vereinzelung aufzuheben vermag. Gegenüber der affektiven Struktur, dem affektiven Strukturmoment von Ohnmacht und Hilflosigkeit beansprucht sie, eine Beziehung zu etablieren, in dem dem Subjekt geholfen wird und die durch ihre Überschaubarkeit transparent ist, verständlich ist und das Subjekt deswegen ermächtigt. Gegenüber dem affektiven Strukturmoment von Misstrauen und Feindseligkeit in der Konkurrenz behauptet sie, ein Verhältnis von Vertrautheit und von Loyalität herzustellen oder noch extremer von Harmonie. Dort, wo man einander versteht, nicht gegeneinander kämpfen muss, sondern miteinander kooperieren kann in Solidarität. Gegenüber dem Verhältnis von Mangel und Ungenügen behauptet sie, ein zentrales menschliches Bedürfnis zu befriedigen und eben dieses Gefühl, dass man immer zu wenig hat, einzustellen und vor allen Dingen das Gefühl zu vermitteln, dass man nichts mehr leisten muss, dass man geliebt wird, nicht aufgrund der guten Note, die man geschrieben hat, des guten Arbeitsproduktes, was man hergestellt hat, sondern nur aufgrund dessen, was man ohnehin schon ist, für das man sich also nicht anstrengen muss. Und damit beansprucht sie auch, dieses Verhältnis von Austauschbarkeit und Entwertbarkeit aufzuheben, weil das Individuum eben nicht ersetzt werden kann durch irgendjemand anderen, sondern aufgrund seiner je ihrigen Bestimmtheit geliebt wird. Und das bedeutet dann auch, dass die Liebe, und das ist in ihrer romantischen, traditionellen Form der Ehe ja besonders deutlich beansprucht, das prinzipielle Gefühl von Angst und Unsicherheit aufzuheben, weil diese Liebe nicht entzogen werden soll, sondern in ihrer romantischen Formulierung auf alle Ewigkeit, bis dass der Tod uns scheidet, mindestens oder vielleicht auch darüber hinaus, je nachdem, in welcher religiösen Formulierung das stattfindet, Gültigkeit zu haben. Und genau hier unterhält also die romantische Liebe ihre Beziehung zur kapitalistischen Ware, mit der sie, wie gesagt, historisch etwa gleich ursprünglich entsteht. Sie fungiert als ein Substitut, als eine Ersetzung, als eine Ergänzung, als eine systemkonforme Füllung jener Lehren, die Ausdehnung des Kapitalismus in das affektive Gefüge sozialer Beziehungen reißt. Dort, wo sich die wahren Beziehungen entfaltet und wo sie Lehren hinterlässt, wo sie Bedürfnisse gleichzeitig hervorbringt und enttäuscht, ihre Befriedigung nicht gewährleisten kann, sondern frustriert. Dort springt die Ideologie der Liebe ein und beansprucht, behauptet, sie könne genau diese unbefriedigten Bedürfnisse jetzt befriedigen. Sie könne genau diese Risse im Sozialen, die die kapitalistische Warenbeziehung aufmacht, stopfen. Gegen die bürgerliche Kälte setzt die Liebe die weibliche Wärme, gegen die Fremdheit die Vertrautheit, gegen die Anonymität die Geborgenheit, gegen den Mangel des Marktes die garantierte Fülle der Partnerschaft, gegen die ökonomische Austauschbarkeit die eheliche Unersetzbarkeit und gegen die allgemeine Angst die besondere Sicherheit, gegen die kapitalistische Konkurrenz die amoröse Loyalität. Aber genauso wie der Kapitalismus aus sich heraus mit Notwendigkeit immer wieder Krisen hervorbringen muss, so ist auch die Liebe mit den an sie herangetragenen Erwartungen hoffnungsvoll überfordert. Sie kann diese Erwartungen, die an sie gestellt sind, ohnehin nicht befriedigen. Schon allein, weil die Liebesbeziehung in der Art, wie sie strukturiert ist, es mit der wahren Beziehung überhaupt nicht aufnehmen kann. Zum einen ist sie in ihrer Ausdehnung wesentlich begrenzt. Sie ist ja, hatten wir am Anfang schon gehört oder wissen wir ohnehin aus den Liebesliedern und Filmen und Radiospielen, die uns das die ganze Zeit vorspielen, in ihrer romantischen Fassung begrenzt. An ihr partizipieren nicht alle Menschen, sondern ziemlich wenige, in aller Regel 3, 4, manchmal öfter sogar auch nur 2. Und gleichzeitig ist dieses emotionale Verhältnis der romantischen Liebesbeziehung in erster Linie oder in der historischen Tendenz immer weiter zunehmend, vor allen Dingen als ein affektives Geschehen gefasst. Was die Menschen in der Liebesbeziehung miteinander verbindet, ist nicht ihre Verfügungsgewalt, ihre Verfügungsmacht über materielle Ressourcen, nicht ihre Fähigkeit, über zentrale Bedingungen ihres gesellschaftlichen, ihres sozialen Lebens zu entscheiden, sondern die Gefühle, die sie zueinander unterhalten, sind das Zentrale. Und diese Gefühle sind aber gleichzeitig auf zentralen gesellschaftlichen Gebieten machtlos. Sie haben keine oder sehr wenig rechtliche Anerkennung, sie haben sehr wenig oder keine ökonomische Kompetenz. Sie können zentrale Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt nicht berühren, sondern sie können immer nur ein Substitut, einen kleinen Ersatz anbieten für das, was dort fehlt. Und damit ist die Liebe auch immer überfordert, was eine soziale Situation schafft, in der diese Liebesbeziehung auch notwendig massiv unter Druck gesetzt wird, was zu ihrem so regelmäßigen tragischen Verlauf zentral beiträgt. Wenn die soziale Situation der wahren Beziehung so gestaltet ist, dass sie beispielsweise durch eine permanente Konkurrenz und Fremdheit gekennzeichnet ist, so lastet auf der Liebesbeziehung jetzt dieser Druck, dass die Beziehung in ihr, dass das Verhältnis der Liebenden zueinander nicht gekennzeichnet ist durch Konkurrenz, nicht gekennzeichnet ist durch Wettbewerb, sondern durch Harmonie, durch Verständnis, durch Vertrauen. Und damit ist quasi ein Harmoniedruck instituiert, der überfordernd wirkt und der auch dazu führt, dass Konflikte, die in diesem Verhältnis auftauchen, nicht angemessen prozessiert werden können, weil von vornherein schon die Erwartungshaltung ist, dass man sich hier jetzt wunderbar versteht. All die Bedürfnisse, die draußen in der wirklichen, in der realen, in der ökonomischen, in der gesellschaftlichen Welt frustriert werden, werden jetzt auf diese kleine Beziehung gefrachtet, wo sie fast notwendig enttäuscht werden müssen, was eben nicht zuletzt beiträgt, auch zu dem häufig gewaltvollen Verlauf, den diese Beziehungen nehmen und der häufigen Gewalt, die in diesen familiären Verhältnissen auch an der Tagesordnung ist. Also die überwiegende Mehrzahl aller Mordfälle beispielsweise ereignet sich in diesen kleinen Beziehungen. Die überwiegende Mehrzahl aller Morde sind beispielsweise Beziehungsmorde. Bis vor kurzem war in Deutschland, bis vor 97 oder so, Vergewaltigung in der Ehe noch nicht mal rechtlich anerkannt. Diese familiären Beziehungen, diese Liebesbeziehungen sind ziemlich gewalttätige Beziehungen. Und der Kummer, der in ihnen auftritt, das ist das Argument hier, der sogenannte Liebeskummer, ist nicht zufällig, ist auch kein Bestandteil der menschlichen Natur, sondern er ist miterzeugt durch diese Beziehung, die die Liebesbeziehung zur kapitalistischen Warenbeziehung unterhält. Denn die ideologische Funktion der Liebe lautet Überwindung der Vereinzelung unter Beibehaltung der realen Trennung, mäßige Linderung der Symptome unter Aufrechterhaltung der Ursachen, deren Effekt sie ist. Und wie jede gute Ideologie verweist sie darin auch über ihre eigenen Bedingungen hinaus. Sie verweist auf einen Zustand, indem es die Liebe nicht mehr bräuchte, weil das, was sie notwendig macht, der Kapitalismus nicht mehr existieren würde. Das ist eine Erkenntnis, die keineswegs von mir stammt, sondern die ich von den sozialen Beziehungen übernehme, die im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert versucht haben, die Gesellschaft im radikalen Maße zu transformieren. Sozialistische, feministische Bewegungen und sowohl die im Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1917 herum mit der russischen Revolution und so weiter, wie auch die sozialistischen Bewegungen von 68, waren sich darin oft ziemlich klar, dass es weder reicht, die Marktbeziehungen lediglich zu reformieren und die ein bisschen sozialer zu gestalten, noch die Liebesbeziehungen und die Intimbeziehungen ein bisschen vielleicht zu rationalisieren oder zu öffnen oder diskursiver oder vernünftiger zu gestalten, sondern dass die Probleme, die in beiden Beziehungen auftreten, eigentlich nur gelöst werden können, wenn die Beziehung dieser Beziehungsweisen zueinander radikal transformiert wird. Wenn also diese Spaltung, die zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten gezogen ist, die Spaltung, die zwischen Reproduktionssphäre und Produktionssphäre gezogen ist, die Spaltung, die zwischen der Welt der Ware und der Welt der Liebe oder der Welt des Rechts und des Staates und der Welt der Familie und des Privaten gezogen ist, wenn diese Grenze aufgelöst wird und die Beziehungen neu und anders geknüpft werden in Form von solidarischen Beziehungen. Das hätte dann Auswirkungen auf beide Beziehungsweisen. Man hätte es zu tun mit einer distanzierenden Rematerialisierung der affektiven Nahbeziehung und einer intimisierenden Reaffektivierung der materiellen Fernbeziehung. Das würde konkret heißen, und das ist so ein bisschen so der Downer an dieser Theorie, dass die Pragmatik in die Beziehung einkehren würde, aus denen sie der Leidenschaft halber ferngehalten wird. Also, wenn die amorösen Beziehungen stärker materialisiert würden, wenn sie stärker verknüpft würden mit anderen sozialen Verhältnissen, dann würden sie diesen romantischen, leidenschaftlichen Überschuss, von dem sie die ganze Zeit zehren und der nicht zuletzt viel ihre Anziehungskraft ausmacht, unter diesen kapitalistischen Bedingungen auch zu einem guten Teil einbüßen. Sie würden vermutlich etwas nüchterner werden. Aber die Kehrseite ist das größere Versprechen, nämlich dass auch die Zärtlichkeit, die Solidarität, die Freundschaftlichkeit in jene Beziehungen einkehren würde, aus denen sie institutionell, strukturell immer vertrieben wird im Interesse der Rationalität, der Effizienz, des Mehrwerts. Also auch die Beziehungen der Ware, die ökonomischen Beziehungen der Menschen zueinander würden den Charakter von Zärtlichkeit, von Freundschaftlichkeit, von Solidarität annehmen können, wenn diese Spaltung zwischen den beiden Sphären aufgelöst würde. Sie wären dann keine Beziehungen der Konkurrenz mehr, sondern Beziehungen der Kooperation. Denn es ist genau diese Leere inmitten des Kapitalismus, der Mangel an Zärtlichkeit und Solidarität, der seine Bewohnerin immer wieder in die Zuflucht der romantischen Liebe treibt. Und daraus lässt sich andersrum auch schließen, wie andere, nämlich solidarische Beziehungsweisen, beschaffen sein müssten, welche diese Notwendigkeit der romantischen Liebe, die immer wieder reproduzierte Sehnsucht nach genau dieser Flucht, aufheben könnten. Dafür, und damit möchte ich enden, beziehe ich mich auf eine sozialistische Feministin vom Anfang des 20. Jahrhunderts, Alexandra Kollontai, eine sowjetische Sozialistin, die die erste weibliche Ministerin der westlichen Welt war, später die erste weibliche Botschafterin in Finnland. Sie war Mitglied der Revolutionsregierung von 1917 und sie schrieb in einem Anfang des Jahrhunderts geschriebenen Text: "The closer the emotional ties between the members of the economy, the members of the community, the less the need to seek a refuge from loneliness in marriage." Übersetzt: Je zärtlicher, je freundschaftlicher, je solidarischer die gesellschaftlichen Beziehungsweisen, umso geringer das Bedürfnis nach Flucht in die Beziehungsweise der Ehe oder allgemeiner in die Beziehungsweise der romantischen Liebe. Dankeschön.